Startdeutsch 2. Hören, Teil 1. Nachrichten am Telefon hören. Beispiel. Guten Morgen, Kevin. Hier ist Benno. Ich bin jetzt in Hannover. Der Anschlusszug hat etwa 50 Minuten Verspätung. Ich werde also erst so um 15:30 Uhr in Berlin sein. Ich rufe später nochmal an.